zwei Filme, die in dieser Woche ins Kino kommen, die wird uns unsere Filmkritikerin Anke Lewicke jetzt erläutern, nahebringen, empfehlen oder vielleicht auch nicht. Herzlich willkommen, Frau Lewicke. Hallo. An einem Film sind Sie natürlich nicht vorbeigekommen. Seit 14 Tagen ungefähr schon wird in den Feuilletons auf Feuchtgebiete gewartet von David Wendt, nach dem Roman von Charlotte Roach natürlich. In nicht wenigen dieser Berichte, die ich gelesen habe, über den Film werden wir bei allem vielleicht gut finden, gewarnt. Wir würden uns zwangsläufig ekeln. Wollen Sie uns auch warnen? Nein, ich möchte nicht warnen oder dann im Endeffekt doch warnen. Aber fangen wir mal mit dem Roman von Charlotte Roche an. Egal, was man von diesem Hämorrhoidenschmöker hält, es ist doch schon so, dass sie einen ganz unbekümmerten Umgang mit Körperflüssigkeiten hat, mit Bakterienaustausch und sonst was. Und diesen provokanten Tonfall versucht der Regisseur natürlich in seine Bilder mit reinzubringen. Aber es ist leichter geschrieben als auch was gezeigt, ne? Also, weil es wirkt doch direkt drastischer, wenn es wortwörtlich in Bilder umgesetzt wird und sonst was. Und deshalb baut er so kleine Sicherheitsstufen ein. Sie kommentiert nämlich im Grunde alles aus dem Off. Also das fängt schon in der ersten Szene an, da lernen wir sie kennen. Und man wundert sich, warum sie sich immer am Po kratzt. Und dann erklärt sie uns eben, dass sie Hämorrhoiden hat. Gut, deshalb darf sie sich an dem Po kratzen. Und so geht es die ganze Zeit weiter. In der ersten Szene muss sie dann auf eine öffentliche Toilette. Sonst hat sie eigentlich immer Schuhe an. Hier skatet sie mal barfuß, aber auch nur, damit das schön im Bild passt. Sie trägt nämlich so bunte Nagellack auf den Zehennägeln und das sieht natürlich in der braunen Soße ganz gut aus. Und dann reibt sie ihren Po über den Toilettenring und erklärt uns nochmal, wie toll das ist, wenn sich so Bakterien austauschen. Aber das Ganze hat sowas, dadurch, dass einem das alles erklärt wird, sowas Pädagogisches auch. Wir werden sozusagen in eine sexuelle Obsession oder Andersartigkeit so regelrecht eingeführt. Und ich denke die ganze Zeit, wenn diese Off-Stimme nicht da gewesen wäre, wenn das sowas Selbstverständliches gehabt hätte, dann wäre es vielleicht auch eine andere Sexualität gewesen, dann wäre es vielleicht auch eine wahre Provokation gewesen. Aber so bleibt das letztlich banal und der Ekel ist nur so ein kurzer Moment da. Also das, was Charlotte Roach irgendwie immer wieder betont hat, dass sie eine andere Sicht, andere weibliche Sexualität schildern wollte, das gelingt ihm nicht mit dieser Art der Kommentierung im Hintergrund. Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde den Film da, wie ich schon gesagt habe, auch regelrecht bieder und spießig, weil zunächst ist er erstmal eine fröhliche Nummernrevue. Also wir kriegen alles Mögliche erklärt. Da wird eben mit Gemüse rumexperimentiert. Das ist ja vielleicht gar nicht so besonders, ne? Aber es wird hier als was ganz Besonderes ausgestellt und nach erfahren wir aber, dass diese Helen eigentlich ein gestörtes Kind ist, dass sie darunter leidet, dass ihre Eltern sich getrennt haben und sie verletzt sich ja selbst am After, um ins Krankenhaus zu kommen, verletzt sich immer wieder, um im Krankenhaus zu bleiben, weil sie letztlich hofft, dass sie ihre Eltern da vor dem Krankenbett zusammenfinden. Und da denke ich auf einmal, hoch, warum wird ihr denn nicht einfach diese andere Sexualität gelassen? Warum wird das eigentlich dann als gestörte Sexualität verkauft? Und dann geht es ja noch weiter, dann lernt sie da den Märchenprinzen kennen, im Krankenhaus und den versucht sie dann mit ihren sexuellen Abenteuern so ein bisschen zu bezirzen. Und was sind das für sexuelle Abenteuer? Natürlich lesbischer Art, die sie mal in einem Puff hatte. Da denke ich, huch, da wird ja wirklich eine billige Männerfantasie befriedigt. Das hat doch nichts mehr mit einer anderen weiblichen Sexualität zu tun. Und am Ende hat sie dann auch ihren Märchenprinzen. Und weil sie am After verletzt ist, kann sie sowieso nur noch sogenannten normalen Sex haben. Ein Wort noch zu der Hauptdarstellerin. Ich meine, die muss das auch den ganzen Film über präsentieren. Ja, ich finde, das macht sich schon charmant und ich glaube ihr auch vieles. Ich glaube ihr auch die Verletzung durch die Eltern, aber dann hätte das vielleicht ein ganz anderer Film werden müssen. Und den hätte sie dann sicher schön getragen, diesen etwas anderen Film. Feuchtgebiete mit der Schauspielerin Carla Jury nach dem Roman von Charlotte Roach, den zweiten Film, Kid Thing. Das ist ein amerikanischer Independent-Film. Da steht auch eine junge Heldin im Mittelpunkt. In was für eine Welt nimmt die uns mit? Ja, diesen Film finde ich dann ja viel provozierender. Die ist erst 10 Jahre alt und die nimmt uns eigentlich mit in eine trostlose Welt, irgendwo in Texas, in eine Welt, die völlig einfach eigentlich aus der Welt gefallen ist. Man spürt in den ganzen Bildern einfach, dass es hier keine Zukunft gibt, eine große Arbeitslosigkeit, ohne dass das erzählt werden muss. Und die Langeweile und Dumpfheit hat eigentlich auch dieses Mädchen schon im Griff. Und man sieht sie dann, wie sie immer noch so experimentiert mit lebendigen Sachen, mit Maden oder sonst was, weil sie was fühlen will. Oder sie hat eben so eine Farbenpistole, da knallt sie auf lebendige Sachen, aber manchmal auch auf tote Kühe. Und dann kriegt der Film aber so was ganz Märchenhaftes. Sie entdeckt ein Loch und aus dieser Loch kommt eine Frauenstimme, die um Hilfe bittet. Und dann geht sie immer wieder zu diesem Loch, bringt auch Proviant hin, Walkie-Talkies und sonst was. Und dieses Loch wird so die einzige Bezugsperson. Es ist gar nicht so wichtig, ob das jetzt ein reales Loch ist oder in ihrer Einbildungskraft drin ist. Man spürt auch, dass das Loch vielleicht der Abgrund ihres eigenen Lebens ist, auch ein Symbol für eine angeschlagene Seele. Und das ist mit filmischen Mitteln ganz gut umgesetzt? Finde schon, weil das wird an Originalschauplätzen gedreht. Also das ewig gleiche Grün, diese texanische Weite kann dann auch was Klaustrophobisches haben. Es sind einfach Laiendarsteller, die haben eben ein ganz anderes, so gelebtes Leben im Gesicht. Und dieser Film folgt einfach seiner Heldin nur. Und wir folgen ganz gerne mit, weil wir natürlich wissen wollen, was ist das eigentlich für ein Abgrund, der da auf sie wartet. Im Film Kid Thing von David Sellner. Dankeschön, Anke Lewicke. Die beiden Filme, Kid Thing und Feuchtgebiete, laufen ab morgen in den Kinos. Deutschland.